Hallihallo und herzlich willkommen bei der 110. Episode der Wechselzone Jungs mit Thomas. Guten Abend. Und dem Adrian. Guten Abend. Und meiner Wenigkeit. Ich bin der Lukas. Ich bin nach meinem Marathon in ein tiefes Loch gefallen, aber dazu kommen wir später. Gut, ich muss jetzt leider mit dem Thomas anfangen, weil ich auf seinen Bericht schon mal gespannt bin. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch, aber er hat sich nichts rauskissen lassen. Deswegen, Thomas, erzähl mal. Du bist in Endspurt für dein 70.3 und gibst ordentlich Gas auf Strava, sieht man das ja. Und ja, wie wir letzte Woche schon herausgefunden haben, hast du dir ja einen schönen neuen Schuh gegönnt. Und ja, berichte doch mal von deiner vergangenen Woche. Ja, genau, weil ich hatte mir gedacht, es soll ja nicht am Material scheitern. Ne? Genau. Wenn es scheitert, dann muss es auch an mir scheitern. Nee, also ja, ansonsten ist so, wie du sagst, ne, jetzt im Moment ist die Zeit, jetzt zählt's so vor den großen Wettkämpfen. Jetzt müssen die Kilometer gemacht werden und das Tempo gemacht werden. Und ja, der Vaporfly ist angekommen, dann trotz Hermes doch noch relativ zeitnah. Und ich habe auch heute vor der Sendung dann nochmal geschafft, den ein erstes Mal zu testen. Ich war so ein bisschen skeptisch vorher, weil man dem Schuh ja nachsagt, dass er die Kilometerleistung, weiß ich nicht, so 250, 300 Kilometer, und dann sollen da doch schon arge Abnutzungserscheinungen sein. Deswegen wollte ich ihn jetzt auch nicht im Training draufheizen, weil dafür ist er dann doch ein bisschen zu teuer. Aber vielleicht vorab mal, also das, was du gesagt hast, so von der Art von dem Schuh, von der Verarbeitung, und kann ich komplett bestätigen. Also das ist im Grunde, dieses Material ist wie so eine Socke. Das schmiegt sich total an den Fuß an. Also da ist nichts drin, was scheuert. Also muss ich sagen, habe ich bis jetzt wenige Schuhe angezogen, wo ich gedacht habe, oh, der sitzt direkt von Anfang an so gut. Und auch dieses Material finde ich irgendwie ganz interessant. Dieses Fly-Knit-Material. Macht schon was her. Aber ich habe den, oder vielleicht noch vorab, ne, also nach jetzt einmal gelaufen, da kann man ja noch nicht so viel über den Schuh sagen, aber vielleicht doch, und zwar weil ich mache jetzt seit 4 oder 5 Wochen, glaube ich, montags immer die gleiche Einheit, immer ein Tempo-Dauerlauf, jeden Montag 5 Minuten länger, also das Tempo. Und deswegen habe ich jetzt, sag ich mal, in vergleichbarer Form in relativ zeitnaher Zeit ziemlich viele Vergleiche, was so die Läufe angeht. Also heute war quasi Tempo-Dauerlauf 35 Minuten mit dem Vaporfly dann das erste Mal, und ich muss sagen, also ich kann das eigentlich, was der Lukas erzählt hat beim Marathonlaufen, komplett bestätigen. Also der Schuh treibt einen wirklich nach vorne, und es ist sogar so gewesen, also ich bin mit meiner Garmin gelaufen, und die macht ja dann in regelmäßigen Abständen, erkennt ja eine neue Schwelle. Ne? Kann man ja diskutieren, wie genau die Schwelle sein mag oder nicht sein mag. Aber Fakt ist, die macht es ja immer auf die gleiche Systematik. Und die hat diesmal nach der Einheit gesagt, mein Schwellenspeed ist irgendwie, ich glaube, 10 oder 15 Sekunden schneller gewesen als die Wochen vorher. Das ist schon mal eine Aussage. Und auch die Einheit selber, also dieser Tempo-Dauerlauf, ich laufe den eigentlich immer gefühlt in der gleichen Anstrengung. Ne? Und also so wie ich sagte, ist auch mein Wettkampftempo eigentlich sein soll von der Anstrengung her. Und ich bin das die letzten Woche immer mit anderen Schuhen gelaufen, also mit Hokas, mit Asics, mit Nike, alles Mögliche dabei gewesen. Und habe eigentlich immer so eine Pace getroffen von, ich weiß gar nicht, 4,15 plus minus, egal mit welchem Schuh. Und jetzt mit dem Vaporfly, den Tempo-Dauerlauf, der eigentlich jetzt nochmal 5 Minuten länger war. Und ja, ich sag mal, heute auch das erste Mal ein bisschen wärmeres Wetter, da dann 4,09 in dem Tempo gelaufen, von der gefühlt her gleichen Anstrengung. Und das ist ja eigentlich das, was man, ne, überall so liest, dass so Pi mal Daumen 5 Sekunden drin sind, allein durch den Schuh. Ist jetzt noch nicht wissenschaftlich erwiesen, sag ich mal, aber es geht schon, der Eindruck bei mir geht schon auf jeden Fall in die Richtung. Ich bin echt angetan von dem Schuh. Und ja, denke, das wird auf jeden Fall die Rennsandale für diese Wettkampfsaison sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Jetzt habe ich mal 2 Fragen dazu. Erstens, hattest du beim Laufen ein Lächeln auf den Lippen? Ja. Ja, das hatte ich nämlich auch. Das ist irgendwie. Aber Ja. der ist ja wirklich anders als alles, was man sonst so gelaufen ist bisher. Also es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das Ganze wirklich schneller macht oder ob das dieser Effekt, weißt du, beim Fahrradfahren, wenn du hinten eine Scheibe drin hast, dann unabhängig davon, ob das Ding dich wirklich schneller macht, einfach durch den Sound und so, kommst du dir so geil vor beim Fahren. Dadurch bist du wahrscheinlich schon schneller. Und ich weiß nicht, ob das bei dem Schuh vielleicht genauso ist, ne? Dass du immer denkst, du hast diese Rennsandalen an und weil du die so geil findest, läufst du einfach unbewusst schneller. Aber na, man hat auf jeden Fall ein Lächeln im Gesicht. Das kann ich bestätigen, ja. Ja, meine zweite Frage wäre, beschreib doch mal das Gefühl, in den Schuhen zu gehen. Ja, das ist auch ganz witzig. Also tatsächlich schon beim Gehen, ohne beim Laufen zu sein, ne? Dann hat man wirklich das Gefühl, man tritt auf so eine Feder und die drückt einen leicht wieder nach oben. Das ist echt faszinierend. Also man kann das gar nicht richtig beschreiben, finde ich, ne? Also das muss man wirklich mal ausprobiert haben. Ja, Schon allein. Ich nenne das ja diesen Bounce-Effekt, dass einfach, egal wenn du runterdrückst, dass du gleich wieder hochgedrückt wirst, quasi. Na. Ja, allein für das Feeling hat sich das mal gelohnt, das mal auszuprobieren. Ne? Ist schon richtig. Ja. Aber Jetzt übrigens, darfst. Ja, erzähl erst mal zu Ende. Nee, auch eine ganz nette Anekdote, weil ich mache diesen Tempo-Dauerlauf montags immer. Also mein Sohn hat quasi in so einem Sportpark Basketballtraining und dann fahre ich den dahin und in der Zeit gehe ich immer laufen und irgendwann kommt er dann zurück. Und heute kam er halt auch zurück und weil ich hatte ihm die Schuhe vorher schon gezeigt und sagte, ah ja, sind das hier die super 4% Schuhe? Ich sage, ja, genau. Und dann, wie waren sie, wie sind sie und so weiter und so fort. Bist du jetzt wirklich 4% schneller? Ich so, ja, klar. Dann sagt er, ja, aber das ist doch Doping. Recht hatte. Ich sagte, ja, wieso Doping? Sagt er, ja, wenn du 4% schneller bist, nur mit den Schuhen, dann könnte es da sein, dass wenn einer, der sonst 2% schneller ist als du, der ist ja jetzt 2% langsamer. Ohne dass du besser läufst. Ich sagte, ah, so kannst du das nicht sehen, habe ich gesagt. Aber war halt ganz lustig, weil das ja immer die Frage ist, die Adrian dann auch immer stellt. Ja. Genau. Aber so kam das dann bei dem Kleinen an, ne? Ja, aber nochmal, was ich sagen wollte, so allzu oft kannst du Tempodauerläufe mit den Schuhen nicht machen, sonst kannst du die dann beim Frankfurter Marathon nicht mehr anziehen. Ja, da bin ich mal auf den Langzeittest gespannt. Ne? Also jetzt nach den, ich glaube, 15 Kilometer oder so waren es heute, da sieht die Sohle ja noch okay aus. Da sind jetzt noch keine größeren Abnutzungserscheinungen. Ich meine, wäre natürlich auch schlimm, wenn man nach 15 Kilometern schon was sehen würde, aber also die Angst läuft mit. Mal gucken. Ja, es gibt zwei, drei kleine Kleinigkeiten an den Schuhen, die mich auch so ein bisschen stören. Das ist, das Material macht nicht so den allerbesten Eindruck, dass sie jetzt, also schon guten Eindruck natürlich, aber dass es jetzt so lange hält, ja, wie jetzt ein anderer Schuh im Vergleich. Und zweitens auch da, wo die Schnürsenkel dran sind, das ist auch mal so für mich so ein Gefahrensherd, dass das abreißt irgendwann, weil das mit so eingenäht ist ja in die Socke. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn du etwas fester dran ziehen würdest oder öfters mal dran ziehst, dass es irgendwann wird das bestimmt sich dann auch ablösen. Also kann ich mir gut vorstellen. Ja, das hatte ich, also das Gefühl hatte ich gar nicht. Was ich wohl hatte, was mir nicht so gut gefallen hatte, waren die Schnürsenkel selber. Aber da bin ich, glaube ich, auch einfach so ein bisschen eigen. Ich habe bei manchen Schnürsenkeln, bei Essex-Schuhen habe ich immer das Problem gehabt, dass die mir ständig aufgehen. Bei den Hokas zum Beispiel, ich weiß nicht, was die anders machen an den Schnürsenkeln, aber da ist mir noch nie ein Schnürsenkel aufgegangen. Keine Ahnung, irgendwie sind das andere Schnürsenkel. Okay. Ja. Naja, sind wir mal gespannt, wie dein Test bricht dann Ja. nach dem, ja, nach deinen Nach Wettkämpfen aus, nach der Saison. der Saison. Ja. Aber ich sag mal, das Wichtigste eigentlich, finde ich immer, was man sagen kann, es macht auf jeden Fall echt Laune, in den Schuhen zu laufen. Also Das stimmt. von daher hat sich es auf jeden Fall schon gelohnt. Das stimmt. Ja, jetzt ist ja auch schon der Next rausgekommen. Vielleicht ja, könnte man ein bisschen hoffen, dass der irgendwann mal jetzt in kommender Zeit doch ein bisschen billiger wird. Oder, naja, man weiß ja nicht. Mal schauen. Judy, ich mache da mal weiter mit meiner Woche, aber ich habe zuvor noch mal einen kleinen Nachtrag. Oh, Thomas, auch so, oder hat es noch was? Hattest du noch was? Nee, wie gesagt, war ja jetzt auch erstmal nur ein Lauf. So viel kann ich ja noch gar nicht dazu sagen. Ja. War nur so ein erster Eindruck. Okay. Ich hatte ja noch, wir hatten ja vor ein paar Wochen mit dem Henning, der hier zu Gast war, seinen Rennbericht gehabt und da hat er mir empfohlen, Eigenverpflegung mitzunehmen und das abzugeben. Und ich habe, das wollte ich eigentlich noch in der letzten Folge erwähnt haben, das habe ich immer und immer wieder gesehen, dass die Leute ihre Flaschen gesucht haben, weil die die nicht gefunden haben, weil die Tische einfach so komplett voll sind. Da waren 3 Tische, rappelvoll einfach nur mit Eigenverpflegung. Und die Leute sind um den Tisch rumgelaufen und haben, oder gegangen manchmal, und haben ihre Verpflegung gesucht. Also das wäre dann ein bisschen kontraproduktiv gewesen, da seine Verpflegung zu suchen. Also das halt muss man sich bei größeren Marathons, sollte man sich das vielleicht doch überlegen, nicht dann doch einfach aufs Wasser zurückzugreifen oder weiß ich nicht, inwieweit das erlaubt ist, aber vielleicht von jemandem was mitgeben und das dann an gewissen Orten dann sich mit dem verabreden. Ja, da hätte ich auch immer ein bisschen Bedenken, glaube ich, bei so Eigenverpflegung. Also wenn das dann nicht funktioniert und du bist irgendwie so darauf fixiert, dass du gleich deine Verpflegung kriegst und dann aus irgendeinem Grund findest du die nicht oder die steht nicht da, dann je nachdem bist du so raus. Das kann dich, glaube ich, dann auch so ein Rennen mal kosten. Ne? Ja. Ja, vor allem bist du, glaube ich, dann schon genervt, weil wenn das zweimal passiert, dann könnte man wirklich so genervt sein, dass es sich auch aufs Negative, aufs Rennen auswirkt. Nein. Gut, zum Marathon-Nachtrag würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und zwar habe ich mir belegt, was ist mein nächstes Projekt? Aber ich habe jetzt, glaube ich, 5 Jahre lang diesen Rekord beziehungsweise dieses Ziel Sub-3 verfolgt und jetzt bin ich irgendwie, muss ich sagen, dann doch ein bisschen leer und ich habe gar keinen Bock mehr auf irgendeinen Wettkampf Gedanken zu machen und ich kann mir auch gar nicht, ich sehe mich auch gar nicht irgendwo neue Motivation rausziehen, mich für irgendein großes Projekt zu begeistern. Muss ja nicht groß sein. Ja, ich weiß nicht, aber... Ich bin ja jetzt auch für den Zugspitzlauf angemeldet und irgendwie bin ich da auch gerade nicht so motiviert, großartig was zu machen. Aber da ich ja schon angemeldet bin, mache ich natürlich was. Ja, ist irgendwie momentan ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Habe ich auch so ein bisschen damit gerechnet, wenn es soweit ist, dass es dann ein bisschen schwieriger wird, dann sich wieder für irgendwas zu begeistern. Wenn aber, nur so in Richtung Laufen oder dass du einfach mal sagst, du hast Bock auf was anderes, keine Ahnung, Radfahren oder... Ja, das ist ja das Paradoxe sozusagen. Ich habe ja, wie ihr gesehen habt, die letzten Male hin und wieder war ich mal auf Zwift unterwegs und das hat mir doch wieder Spaß gemacht. Also da ein bisschen rumzufahren, endlich mal wieder was anderes zu machen, als ständig dann das Laufen. Gerade heute habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, Laufen macht mir immer noch am meisten Spaß, sag ich mal, aber von den ganzen Disziplinen, aber trotzdem macht momentan, habe ich echt Lust, mir wieder Rad zu fahren. Und dementsprechend war ich auch jetzt am Sonntag, war mal das Wetter einigermaßen, da war ich mit meiner Freundin mal eine kleine Tour, haben wir gemacht, ihr neues Rad einweihen, das sie sich ja vor ein paar Wochen gekauft hat. Das war auch wieder so eine Story, erst war sie krank und dann war das Wetter einfach nicht gut genug, um eine Runde zu drehen. Und für diesen Anlass habe ich mal mein Fahrrad repariert, also ich hatte mir ein Schaltauge bestellt und habe dann das versucht zusammenzubauen und ja, wer ein Schaltauge kennt, das ist ja eigentlich eine Sache von 5 Minuten, würde ich mal behaupten, oder? Was meint ihr? Ja. Wenn man es geübt ist, ja. Also ich habe gerade irgendwie vor 3 Wochen meins auch tauschen müssen, weil es gebrochen war, ja. Okay. Sagen wir für jetzt, ich habe jetzt noch nicht so oft ein Schaltauge getauscht, aber ich habe gesagt, bin runter in den Keller, habe zu meiner Freundin gesagt, bin in einer Viertelstunde wieder da. Nach ungefähr 45 Minuten kam sie dann runter. Ich war immer, um zu gucken, ob du überhaupt noch da bist. Ja, sie hat gesagt, sie dachte, ich wäre durchgebrannt mit dem Fahrrad. ich hatte das Problem, dass ich ja 7 Kilometer damals von der Wohnung weg war und ich musste ja irgendwie wieder nach Hause und ich habe mal versucht, meine Freundin zu rufen, aber die war gerade nicht zu erreichen. Ich weiß auch nicht mehr warum, aber sie ging halt nicht ins Telefon. Ich habe es mehrmals versucht. Dann habe ich halt das Schaltwerk genommen und habe es um den Rahmen hinten rumgedreht, so dass es nicht mehr runterhängt. Und ich habe diese Kette einfach nicht mehr entfriemelt bekommen. Da waren einfach ganz viele O's drinne. Und ich hatte das dann alles weggehabt, aber dann war die Kette irgendwie falsch rum und ich habe das irgendwie nicht hingekriegt, die Kette richtig richtig hinzubekommen, beziehungsweise dann das Schaltwerk richtig rum zum Rad zu haben, weil es war einfach verkehrt rum. Und das war ganz komisch. Ja? Also dann hatte ich das Problem mit dem Schaltauge. Das hat dann auch, keine Ahnung, ich hatte erst gedacht, es wär zu groß, aber irgendwie, ja, ich habe es dann doch hingefriemelt bekommen. So, und dann hatte ich das nächste Problem. Ich habe einen ganz leichten Achter drin. Und es ging einigermaßen zu fahren. Toll ist es nicht. Das Schaltwerk war natürlich auch nicht richtig eingestellt und nach den 20 bzw. nach 18 Kilometer habe ich zu meiner Freundin gesagt, komm, wir fahren jetzt heim, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Das hat halt keinen Spaß gemacht. Also ständig das Schaltwerk hat die ganze Zeit geschaltet, obwohl ich eigentlich gerade ausgefahren bin. Bei jedem Berg wurde es ganz schlimm. Ja, und ja, dann noch mit dem leichten Achter, es ging einigermaßen. Ich musste hinten aber die Bremse rausmachen, sonst hat es nicht funktioniert. Ja, also von daher, dieses Fahrrad ist leider nicht mehr geeignet und schon gar nicht für etwas größere Touren. Ja, jetzt bin ich dann doch verstärkt gerade am Gucken, dass ich mir ein gescheites Rad bekomme, gerade für den Sommer jetzt hier und hoffe, dass ich demnächst schnell fündig werde und auch schnell geliefert wird. Aber das Problem liegt auch schon in der Formulierung. Grundsätzlich Tätigkeiten, die man damit beginnt zu sagen, ich bin mal schnell oder ich mach mal eben, das nimmt meistens kein gutes Ende. Das kenne ich aus Ja. eigener Erfahrung, ja. Ich hatte ja Das auch ist oft so. nicht damit gerechnet, dass diese Kette mir so Probleme macht. Ich hatte jetzt auch kein Werkzeug da, um die Kette mal komplett runterzudrehen. Ich musste irgendwie versuchen, die war ja um vorne um drum gewickelt. Du kriegst das ja nicht ab, wenn, außer du machst es halt, machst dir diesen Stift raus, damit du die Kette quasi abmachen kannst. Ja, und so muss ich dann halt friemeln und friemeln. Ja, und zusammen haben wir es dann irgendwann, gebacken bekommen. Wir sind dann mit ja, fast 1,5-stündiger Verspätung sind wir dann doch mal losgefahren. Aber ich versuche es jetzt mal zusammenzufassen. Du hast etwas Motivationsprobleme und willst jetzt nicht mehr so viel laufen. Dein Mountainbike ist hin und du brauchst ein neues. Heißt unterm Strich. Du hast ja damit angefangen, so von wegen, ne, Motivationsprobleme und so weiter. Und dann bist du auf Mountainbike gekommen. So, ich dachte, jetzt kommt irgendwas, jetzt kommt irgendein Ziel mit Mountainbike oder Achso, irgendwas. nee. Okay, also die eine Geschichte hat mit der anderen nichts zu tun. Genau, mir macht einfach nur das Radfahren oder jetzt das Swiften, mal den Smart Trainer endlich mal ausprobieren zu können, weil ich glaube, ich hatte zwei Einheiten drauf gemacht und dann war ich ja mitten in der Marathonvorbereitung und ja, dann konnte ich jetzt endlich mal ein bisschen Zwift mal gescheiter nutzen. Bezahlt habe ich aber immer fleißig, das ist natürlich wichtig. Und ja, das mit dem Onbike würde mir bestimmt Spaß machen, aber jetzt da jetzt großartig mir Gedanken da irgendwie ein Rennen zu machen, habe ich eigentlich eher gar nicht. Natürlich will ich weiter irgendwelche Rennen mir suchen, aber ich habe momentan echt, kann ich dir gar kein Ziel formulieren. Also der Adrian hat mich auch gefragt, die Tage, ob er mir jetzt mal ein Ziel vorschlagen kann. Und ich habe gesagt, nee, lass mal sein. Aber auch eher so als Selbstschutz, weil wenn er mir jetzt was vorgeschlagen hätte, dann würde ich schon so gesagt, ah, nee, dass ich auch später, selbst wenn das ein super Wettkampf gewesen wäre, dass ich dann wahrscheinlich schon so voreingenommen wäre, dass ich einfach Nein sagen würde, weißt du? Aus Prinzip. Keine Ahnung. Ja, Also, du steckst jetzt quasi in Midlife-Crisis. Motivationsloch. Ja, Das wollte ich jetzt nicht sagen. nee, also irgendwie, ja, wie gesagt, ich muss ja jetzt quasi auch weiter trainieren für den Zugspitzlauf. Aber ich sag mal so, wenn jetzt kein Wettkampf anstehen würde, würde ich wahrscheinlich auch gar nicht rausgehen zum Laufen, muss ich sagen. Weil ich auch irgendwie. Es war gut, letzte Woche war das Wetter auch nicht so toll. Muss man auch vielleicht fairerweise sagen. Jetzt soll es ja wieder besser werden. Vielleicht kommt ja dann wieder so ein bisschen die Motivation zu laufen. Oder auch mal dann Fahrrad zu fahren. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Aber ja, also ich werde meinen Trainingsplan weiter durchziehen und ich hoffe einfach, dass die Motivation von alleine wiederkommt, weil momentan ist man aber so ein bisschen ausgelaugt von den Es ganzen. trainiert sich aber schlecht oder es trainiert sich halt nicht gut ohne Ziel. Wenn du ein Ziel hast, ne, dann weißt du auch, worauf du trainierst. Wenn du Ja. jetzt irgendwie so nur so vor sich hin trainierst, Das war ja das dann Problem. das Problem ist dann halt, ne, wo soll dann die Motivation irgendwie herkommen jetzt so von alleine? Das war ja das, die ganze Zeit, die ganzen Jahre über hatte ich ja immer dieses Ziel und ich bin einfach immer durchgelaufen quasi. die ganze Zeit hat dich auf dieses Ziel hintrainiert und das war ja jetzt auch das der Grund, warum ich gesagt habe, das muss jetzt, also ich muss jetzt die 3 Stunden angreifen, weil ich es auch einfach gar nicht mehr schaffe, ständig immer nur auf Wettkämpfe, also Laufwettkämpfe zu trainieren. Ich will, das kann ich sagen, auf jeden Fall jetzt ein bisschen auch auf Triathlon gehen. Ich würde ja gerne nächstes Jahr einen 70.3 machen, habe ich ja schon gesagt. Da werde ich auch so in Angriff nehmen. Und das wird dann wahrscheinlich mein Ziel werden. Aber momentan, selbst darauf, mir irgendwie Gedanken zu machen, wo und was, habe ich auch ehrlich gesagt momentan auch keine Lust. Naja, das ist ja auch alles okay und legitim und ich kann das ja auch nachvollziehen, ne? So, dass du jetzt irgendwie so ein kleines Motivationsloch hast. Du hast es ja gerade gut erläutert. Also von daher ist das alles okay. Es ist ja auch okay, einfach mal eine Zeit lang just for fun zu trainieren, ne? Einfach auch, was weiß ich, ne, jetzt nicht großartig nach Plan, sondern einfach, wie gesagt, ne, just for fun, worauf du gerade Bock hast. Und dann irgendwann, sich da, ne, irgendeine Richtung aussuchen, sei es denn jetzt wirklich wieder weiterlaufen oder jetzt Triathlon, wie du sagst. Ich meine, gut, ich weiß ja auch, was du nächstes Jahr vorhast. Bis dahin ist aber noch, ne, mehr als ein Jahr hin. Ne? Das ist ja wirklich noch sehr lange Zeit bis dahin. Da braucht man, glaube ich, auch noch mal ein Zwischenziel. Aber jetzt für einen Moment ist das doch gar nicht verkehrt, jetzt einfach mal so just for fun. So das zu machen, worauf man gerade Bock hatte. Ja, ich hatte ja auch so ein bisschen, oder ich, wie soll ich sagen, es ist auch ein bisschen für mich das Problem, dass jetzt das alles vorbei ist. Was ich meine, ich habe das jetzt erreicht und das ist aber auch jetzt schon vorbei. Das ist jetzt schon so lange her, dass man eigentlich gar nicht mehr so drüber nachdenkt, dass ich es geschafft habe. Irgendwie tut mir das auch schon ein bisschen weh, dass das alles so schnell vorbeigegangen ist. Also, ja, du hast jetzt, ich habe 3, aber da kriegt jetzt auch kein Hahn mehr danach. Und ich selber will mich quasi ein bisschen motivieren, mal wieder ein Ziel mir vorzunehmen. Aber es will es aber auch gerade gar nicht, weil ich immer noch gerne mich in meinem Erfolg suhlen würde. Ja, aber du brauchst so jetzt kein irgendwie, ja, weil du sagst, da ne, kriegt kein Hahn danach. Ich meine, das ist ja auch egal. Ich meine, das würde ja auch nicht, wenn du jetzt, was weiß ich, 2:30 laufen würdest oder wenn du jetzt auf Hawaii irgendwie oder Hawaii-Quali geschafft hättest. Ne, im Endeffekt machst du das ja für sich selbst. Ja, Das ist nee, ja nicht, ich meine das jetzt ist nicht andere Leute. Ich meine, ich, ja. jetzt, für mich auch persönlich. Es ist einfach vorbei. Was ich meine, das ist einfach, ja, ein bisschen so. Ein bisschen schwierig zu Ja, ja, verdauen, ja. klar, ja. Du bist ja nicht der Erste, der das durchmacht. Ja, klar. Aber wie gesagt, ich habe das im Vorhinein schon kommen sehen, dass das jetzt irgendwie, macht man sich ja Gedanken, was passiert denn eigentlich, wenn man es geschafft hat, weißt du? Und da habe ich auch gedacht, na, no, da könnte es ein bisschen schwieriger werden, aber ja, ist halt jetzt so. Aber gut, wollen wir mal von Depri-Stimmung mal ein bisschen zu was Erfreulicherem kommen. Zieht mich gerade selber ein bisschen runter, deswegen muss ich jetzt mal weitermachen. Gut. Jetzt hast du so richtig drüber nachgedacht. Jetzt sitze ich da. Ja, wenn man noch mit jemandem drüber redet, weil ich glaube, da habe ich bisher noch mit keinem drüber geredet, da ist das sogar noch schlimmer, als man das nur im Gedanken mit sich selber ausmacht. Wir haben mal drüber geredet, aber da warst du ja auch sehr kurzgebunden. Und da habe ich dir schon angemerkt, dass dir das auch noch so ein bisschen alles nahe geht. Genau, ja. Das war auch dementsprechend so. Wo ich das gelesen habe, da habe ich schon gedacht, oh nee, also gar keinen Bock ist, darüber zu reden. Aber gut, ich hoffe, deinen Vorschlag hast du dir irgendwo mal aufgeschrieben, dann kannst du mir den mal irgendwann unterbreiten, wenn es mal soweit ist. Aber dennoch hast du ja auch ein Riesenprojekt am Laufen gehabt. Wir haben ja immer wieder davon berichtet, dein Every Single Street ist ja vorbei. Auch jetzt, wo ich quasi mit dem Marathon hatte, Das aber war am gleichen Tag, wo du Hamburg hattest, am gleichen Tag war ich mit Every Single Street fertig. Also ist jetzt auch ein Moment hier. genau, aber leider hatten wir nicht so die Zeit gefunden, aber trotzdem wollen wir das noch ja, würdigen, was du da geleistet hast, was für ein krasses Ding. Man hat auf Instagram auch die Bilder gesehen. Ich habe mir das sehr genau, habe ich dann abfotografiert und nochmal studiert, was du da gemacht hast, wo du überall warst und ja. Sorry, dass ich unterbreche. Auf unserer Blogseite habe ich ja einen Artikel dazu geschrieben und da ist ja auch ein Link von Gypsies, wo ich das alles zusammengefügt habe. Und da kannst du es dir auch ganz genau anschauen. Ja, aber das war ja nachdem, Achso, glaube das war ja noch ich, davor. ja, genau, du hast das noch nicht online gestellt, da hast du dich ziemlich, wo du hast, Also. glaube Montag oder sowas. Ja, den Bericht hatte ich natürlich auch gelesen. Ja, aber erzähl doch mal, Was gab's denn? Ein schönes, interessantes. Ja, das Schöne ist, dass ich jetzt Gießen kenne, ne? Und ich meine, wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe ja auch schon einen Bericht jetzt dazu geschrieben und man denkt so, man kennt so seine Stadt, wo man schon jahrelang lebt, ne? Aber man erkennt dann doch sehr viele neue Straßen und Gässchen und Stadtteile. Und das war schon ganz cool. Also mich hat das wirklich sehr fasziniert, was Ricky Gates da in San Francisco geleistet hat und gemacht hat. Und das fand ich immer ganz cool. Natürlich ist jetzt Gießen in San Francisco und vielleicht wäre das gerade mal so ein kleines Stadtteil von San Francisco, aber nichtsdestotrotz fand ich die Idee sehr, sehr, sehr verlockend, das in meiner Stadt zu machen. Also in Gießen. Und alles im Allen war es ja auch so, ne? Also ich habe mich auf jede Einheit gefreut und ich hatte irgendwie überhaupt kein Problem, das mal vor der Arbeit, nach der Arbeit zu machen. Es war wirklich so, das war irgendwie so, ich war da wirklich in so einem Flow, ne? Also das kann man wirklich sagen. Und mit den ganzen Drumherum, wie jetzt irgendwie die Etappen zusammenstellen, ne? die bestimmte Stadtteile abzulaufen und in welche Reihenfolge und wie und weshalb und so weiter. Das hat schon alles sehr viel Spaß gemacht, ne? Und das Coole war, dass meine Family auch daran sehr viel gefallen hatte und das auch so verfolgt hatte. Ich meine, für die ist das mittlerweile so meine Frau, die kennt mich ja schon über 20 Jahre, für die ist das alles so ganz normal, was ich hier mache und nichts Aufregendes, egal ob das jetzt ein Ironman ist oder 5-Kilometer-Lauf. Aber das fand sie auch sehr, sehr cool, die Idee, und hat sich da auch mal so ein paar Sachen erklären und zeigen lassen. Und das hat mich selbst so ein bisschen überrascht. Meinen Kids ging es ähnlich. Alles in allem, wie gesagt, es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe, weil es hat wirklich richtig Spaß gemacht, ne? So ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und zum anderen, in der Heimatstadt sowas zu machen, ist dann jetzt noch glaube ich, noch ein bisschen was Besonderes, ne? Weil man hat ja zu bestimmten Stadtteilen oder zu bestimmten Straßen und Häusern eine bestimmte Beziehung, ne? Weil man da Leute kennt oder da irgendwas erlebt hat und so weiter und so fort. Und von daher, war das alles im Großen und Ganzen, fand ich das alles sehr, sehr zufriedenstellend. Ich hatte tatsächlich auch, als ich die letzte Etappe, als ich damit fertig war, habe ich da auch so für ein paar Minuten habe ich gedacht, okay, das war's, ne? Also jetzt irgendwie, keine Etappen irgendwie zusammenstellen, keine Landkarten studieren und so weiter. Also es, war das auch so eine kleine Wehmut, die Freude überwiegt dann natürlich. Ich kann mir vorstellen, sowas auf jeden Fall noch irgendwann durchzuziehen. Dann natürlich jetzt nicht mehr in Gießen, muss ich mal gucken, welche Stadt ich mir da mal aussuche. Aber das ist Zukunftsmusik, wenn überhaupt, ja. Ja, wenn du, hast du, man muss anders anfangen, hast du Statistiken für uns mal vorliegen? Also weißt du, wie viel du jetzt insgesamt gelaufen bist? Ja, warte mal, ich habe auf einem Blogbeitrag habe ich es geschrieben. Also das waren, angefangen habe ich am 26. März und das ging bis 28. April. Und ich bin in der Woche bin ich immer so vier Einheiten, also viermal in der Woche gelaufen. Bei rund 60 Kilometer pro Woche, das macht dann am Ende macht das 18 Etappen und rund 244 Kilometer. Genau, also das wären so die Zahlen. Zu Gießen selbst, ich glaube, die wenigsten werden wahrscheinlich Gießen kennen. Ist eine Stadt in Hessen. Ich bin nur die Kernstadt abgelaufen, ohne die dazugehörigen Nachbarsorte. Also mir ging es wirklich nur um Gießen Innenstadt. Das ist dann wiederum 40 Quadratkilometer und die Stadt hat an sich 65.000 Einwohner, die da wirklich in der Innenstadt leben. Also ist jetzt keine große Stadt, jetzt aber auch kein Dorf. Und wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Viele von unseren Hörern und von Leuten, die so auf Strava und so weiter kennen, da kam wirklich sehr viel Zuspruch und so von den einen oder anderen weiß ich, dass der sowas nachgemacht hat oder nachmachen wollte. Ne? Der Gunnar, hier schönen Gruß, der war ja mit uns auch in E-Mail-Verkehr, der hat das ja auch in seinen Ort so durchgezogen. Elisa hat es auch Also gemacht. genau, war in 20 Minuten fertig. Ja, also alles in allem wirklich eine coole Sache. Gab es denn, oder hast du eine Etappe, die dir komplett raussticht, weil da was Krasses passiert ist oder was Kurioses oder was Cooles? Ja, so ganz krasse Dinger sind nicht passiert. Du wirst natürlich angesprochen, ne? Wir haben mal im Vorfeld mal drüber gesprochen. Da fand ich so ein Rentner mal ganz cool, der da jetzt irgendwie am Sonntagmorgen so aus sein Fenster so in die Welt rausgeblickt hat. Der wohnte da in so einer Sackgasse und ich bin ja diese Sackgasse hoch und runter gelaufen. Und da fragte er mich, ob der mir jetzt irgendwie weiterhelfen kann, ob ich mich hier irgendwo verlaufen hätte. Und dann habe ich ihm halt erzählt, nee, ich laufe hier in Gießen jede Straße ab. Und dann fragte er so ungläubig, was machst du? Ja, halt so, ja, so kleine Begegnungen, was mir halt öfter passiert ist, ne, und das bleibt nicht aus, gerade in der Gießener Innenstadt, bin ich ein paar Mal, wenn ich jetzt gerade so, wenn man um die Ecke biegt oder so, ne, dann bin ich ein paar Mal mit ein paar Leuten zusammengestoßen. Hier und da mal auch so ein bisschen heftiger. Ja, gehört, glaube ich, so bei Stadtlaufen irgendwo dazu. Ja, so Kleinigkeiten halt. Also eine Etappe, die da wirklich raussticht. Ich glaube, das muss die Etappe sein in Gießener Innenstadt um Seltersweg herum. Das ist wirklich ein Stadtteil von Gießen. Wo ich jetzt irgendwie sonst nie auf die Idee gekommen wäre zu laufen. Ne, weil das immer so voll ist, das ist so die Straße mit den ganzen Läden und so weiter und wo wirklich am meisten los ist in Gießen. Und da war ich am Sonntagmorgen schon ganz früh und da war es komplett leer, bis auf ein paar Sackgassen, die da jetzt irgendwo so vom Seltesweg so abgehen. Da sieht man so den ein oder anderen Obdachlosen sitzen, der da auch irgendwie so einen Käsenspruch auf den Lippen hat, fand ich auch immer so ganz cool. Die fühlen sich auch immer angesprochen. Ja, aber das würde ich sagen, dass das halt so die Etappe war, um Seltesweg herum, ja. Thomas, hast du noch Fragen? Nee, eigentlich nicht. Ich fand es ganz lustig, das, wie Ich gesagt, mit den vielen Bildern zu verfolgen. Ich habe ja selber mal irgendwie ein paar Tage in Gießen gewohnt und ja, dann mal zu gucken, wo man schon mal gewesen Hast ist. du mal das eine oder andere erkannt? Ja. Aber für dich wäre das nichts in Gießen zu Gießen, sage ich, bei dir in Ort, da jetzt irgendwie sowas zu machen. Thomas. Ich glaube nicht. Also unser Ort ist, glaube ich, einfach nicht so reizvoll dafür. Okay. Ja, Aachen wäre bereits wohl, oder? Ja, aber da müsste ich halt immer hinfahren. Ne? Du hast ja den Vorteil, das liegt ja bei dir mehr oder weniger auf der Arbeitsstrecke. Und so, du kannst ja, ne? Nee, eigentlich nicht. Also, aber es liegt halt, ich meine, ich wohne ja Luftlinie keine 10 Kilometer von Gießen entfernt. Also ich bin ja schnell da. Ne? Das ist das. Aber du hast recht, ne? Also ich habe mir mal überlegt, man kommt ja so auf Ideen, manchmal hat man zu viel Zeit zum Nachdenken und kommt auf blöde Ideen und denkt man sich so, sowas mal in Frankfurt zu machen wäre nicht schlecht. Aber das wäre schon tatsächlich mit der Hinfahrerei und dann mit Parkplatz suchen und so weiter, wäre das schon eine ziemlich große Herausforderung in so einer Stadt wie Frankfurt. Ja, das ist ja noch in Gießen überschaubar. Ich meine, wo ich mal Lust hätte, was ich schon ein paar Mal überlegt habe, ob man nicht mal so Strava-Bildchen malen kann, weißt du, über so einen Ja, GPS-S-Track irgendwie, keine Ahnung, einen Weihnachtsbaum oder einen Weihnachtsmann oder irgendwie sowas. Das hatte ich schon mal überlegt. Das wäre bestimmt auch lustig. ja. Ich hätte noch eine Frage und zwar die ganze Planung jetzt. Du hast ja natürlich Gedanken gemacht, wie du läufst. Was meinst du, wie viel Zeit hat das gefressen oder hast du gesagt, ja, eigentlich hier Rede wert? also Ich würde jetzt nicht von Zeitfressen sprechen, weil ich meine, das gehört ja irgendwo dazu und das hat ja auch Spaß gemacht, weißt du? Das, weil ich meine, das alles in allem, das ist ja nicht so das typische Training, was man so macht, ne? Also das hat jetzt so mit Training überhaupt nichts zu tun, ne? Ich habe mir auch von vornherein gesagt, mir ist auch die Pace egal. Ich wusste auch auf jede Etappe, die ich angegangen bin, wusste ich nicht, wie viel Kilometer es am Ende werden. Ich habe mir in groben eine Strecke abgesteckt, die ich laufen will. Aber ich habe sie jetzt nicht abgemessen. Ich wusste jetzt nicht, sind das am Ende 12 oder sind das 18 oder waren 20. Das war mir auch im Endeffekt egal. Aber das alles herauszuarbeiten, also das gehört irgendwie dazu. Das hat auch, muss ich sagen, richtig, richtig Spaß gemacht, weil das Ganze hatte insgesamt so einen ganz anderen Flair. Ne, das hat jetzt nicht so, kannst du jetzt nicht so mit Marathontraining verbinden, ne, wo du jetzt, ne, du hast jetzt das Ziel und darauf arbeitest du und die Einheit musst du machen. Das ist ganz was anderes. Ne, also es geht ja um die Stadt. Ne, die Stadt ist so das Ziel. Ne, die einzelnen Straßen und natürlich musst du dich ja auch vorher, ich meine, sonst läufst du dich da ja dumm und dämlich, ne? Und läufst ja Straßen, läufst ja dreifach, vierfach. Es bleibt nicht aus, dass du manche Straßen doppelt laufen musst. Aber so ein bisschen Ordnung sollte man da schon bringen. Und wie gesagt, mir hat das im Vorfeld Spaß gemacht, ne? Weil man hat sich damit so irgendwie ja auf die Etappe vorbereitet und schon so eine Vorfreude kam da auf. Cool, jetzt bist du in der Gegend und da und ach, das kennst du eigentlich gar nicht so und ja, sowas. Also, es war jetzt irgendwie so nicht so, dass ich, oh ja, scheiße, jetzt muss ich das noch machen, ich will eigentlich nur laufen. Nee, ganz und gar nicht. Also, das, wie gesagt, das ist so ein Gesamtpaket, ne? Das gehört einfach dazu. Ja gut, dann habe ich noch eine letzte Frage. Du hast ja einige Kilometer geschrubbt. Was willst du mit deiner Laufform jetzt anstellen? Ja, also da haben wir, glaube ich, schon mal hin und wieder mal so drüber gesprochen und ich habe das, glaube ich, auch hier mal so ein bisschen verlauten lassen. Bis dahin zwar ist noch ein bisschen Zeit, aber ich bin jetzt für den Frankfurt-Marathon angemeldet. Und ja, also wie du sagst, also damit habe ich mir jetzt schon so ein bisschen so eine gute Basis erarbeitet, sage ich mal. Und jetzt bin ich drauf und dran, die Basis so ein bisschen auszubauen. Mal gucken, ob ich so den einen oder anderen Wettkampf noch bis dahin mitnehme, bis Frankfurt. Und so viel sei schon verraten. Also Frankfurt werde ich jetzt auch irgendwie anders angehen, als jetzt so typischerweise darauf zu trainieren, sondern ich will tatsächlich das Ganze mal so nach Gefühl angehen, ne? Also nach Gefühl dafür trainieren und nach Gefühl den Marathon laufen. Aber dazu vielleicht mal beim nächsten Mal mehr. Wobei, das fand ich bei dir schon so ein bisschen auffällig, ne? Also da die Male, wo du ja jetzt die letzten Male immer für irgendwelche Wettkämpfe, also in der konkreten Vorbereitung warst, da hast du ja immer relativ schnell irgendeinen Dämpfer bekommen, ne? Da die Probleme mit der Schulter und dann beim letzten Mal, was war da nochmal? Mit dem Nacken und jetzt der Knöchel. Genau. Und ich sag mal, jetzt wurde ja das Gießen-Projekt, du sagst, ne, 244 Kilometer in den paar Tagen, ist ja jetzt auch nicht wenig, ne? Also da sieht man ja, da ist ja eigentlich ein ganz, ganz positives Zeichen, dass ja schon einiges jetzt an Laufumfängen doch wieder verkraftet ist, wenn du einfach nur so frei Schnauze läufst, ne? Von Ja, daher. definitiv. Aber ich muss sagen, jetzt ist es Gott sei Dank wirklich ausgestanden. Das kann ich wirklich sagen. Klopf, klopf auf Holz. Aber in der Zeit, wo ich in Gießen gelaufen bin, hatte ich doch schon noch arge Probleme mit meinem Knöchel. Und war ja auch in der Zeit auch dabei bei dem MRT damals, ne? Das war in der Zeit, also so ganz, ganz ohne Schmerzen ging es nicht. Aber wie du sagst, ne, das Ganze hat so viel Spaß gemacht, dass ich einfach drüber weglaufen konnte. Ne? Also ich habe es halt immer gut getaped. Ich habe mir mal so ein Kinesio-Tape für einen Knöchel zeigen lassen, da jetzt, der mir dann beim Laufen hilft. Und dann habe ich das immer wieder mal halt getaped und damit ging es eigentlich. Aber es gab schon Tage, wo es dann noch ein bisschen Probleme gemacht hat. Das ist jetzt mittlerweile seit, ja, ich weiß nicht, schätzungsweise 2 Wochen. Ist das jetzt, glaube ich, komplett ausgestanden. Ja, aber ich sag mal, wenn man so frei Schnauze läuft, dann neigt man halt nicht dazu, irgendwie jetzt, keine Ahnung, eine Tempoeinheit, die man dann doch durchziehen muss und damit dann mehr Ja, kaputt genau. macht, ne? Sondern dann läuft man halt, wie es passt, ne? Aber man kommt trotzdem auf seine Kilometer. Ja, genau, ja. Ja. Ja, gut, dann sind wir mal gespannt, was der Adrian sich als nächstes überlegt. Und ja, hast du schon Naja, was? der Frankfurt. Also, ja, Ja, gut. Frankfurt. Ja. Ja, gut, aber. Mit halt Frankfurt mit anderen Ansatz. Ne? Also ich muss mich mal, also so Sachen motivieren mich halt, ne? Jetzt einfach mal so mal was anderes auszuprobieren. Ich bin ja schon genug Marathons gelaufen und ich will jetzt einfach mal was, ne? Genauso wie jetzt das Everesting Street, einfach mal so ein paar neue Sachen ausprobieren. Ne? Bin mir da jetzt auch nicht zu schade, jetzt irgendwie mich als Versuchskaninchen zu nehmen für sowas. So als Trainer gehe ich da gerne mal an die vorderste Front und probiere mal ein paar Sachen aus und oder mal so ein paar wilde Einheiten oder sowas. Ja, und genauso will ich jetzt mal Frankfurt angehen. Ne? Da geht es mir jetzt halt, wie gesagt, nicht um die Zeit. Da geht es mir halt einfach mal um irgendwas auszuprobieren. Ne? Und das will ich halt jetzt so damit erreichen. Ja, cool. Gut, dann gehen wir noch mal weiter, denn der Thomas war auf der Nordschleife unterwegs. Genau. Also Nordschleife, sprich Nürburgring, grüne Hölle in der Eifel, die Rennstrecke. Und zwar haben die so eine, ja, weiß nicht, Aktion oder so eine Möglichkeit, die nennt sich Rad- und Lauftreff. Das sind, glaube ich, irgendwie 6, 7, 8 Termine im Jahr, wo die Rennstrecke, also sowohl die Grand Prix-Strecke als auch die alte Nordschleife ja, für Läufer und für Radfahrer öffnen. Das heißt, du zahlst dann irgendwie, ich glaube, als Läufer 5 € und als Radfahrer, ich glaube, 15 oder 17 € und kannst dann da dich austoben. Ist zwar, sag ich mal, ein bisschen, ne, 17 € für irgendwie einen Abend mal fahren, ist zwar jetzt auch viel, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es hat echt Laune gemacht. Also ich war mit einem Arbeitskollegen, nach der Arbeit sind wir nochmal hochgefahren und es ist schon cool, auf einer Grand Prix-Strecke zu fahren, ne, weil es einfach eine Wahnsinns-Location ist, muss man sagen. Ne, zum einen Grand Prix-Strecke oder Rennstrecke als solches und dann Nürburgring im Speziellen, ne, weil ne, ist halt schon. Hat halt Geschichte, die Strecke. Ne? Ist, glaube ich, irgendwie die Nordschleife, die längste Rennstrecke der Welt und ist auch schon urig alt, schon viele Rennen drauf stattgefunden und es macht einfach richtig Laune, da lang zu fahren. Und vor allen Dingen, man kennt es ja irgendwie nur so von der PlayStation, sag ich mal, keine Ahnung, hier von Gran Turismo oder so. Aber du erkennst halt trotzdem die ganzen Stellen oder prägnanten Kurven, erkennst du dann beim Fahren wieder. Und das, was aber auf der PlayStation nicht so auffällt, was mir dann aber da aufgefallen ist, ist, wie krass wellig das da ist. Also das meint man gar nicht, was da teilweise für Steigungen drin sind. Ne? Also ich glaube, die stand irgendwo, aber ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so für 15 bis 17% war so die maximale Steigung. Und das ist echt schon, ja, schon ganz anständig. Da kann man schon. Ja, schon gut Gas geben. Auf jeden Fall hat sich nach der Aktion mein Gedanke dann doch sehr verfestigt, dass ich da auf jeden Fall mal in irgendeinem Team-Event beim Rad am Ring starten möchte. Also das stelle ich mir richtig cool vor. Das macht richtig, richtig Laune. Ja. Wie viele Leute waren denn da? Jetzt bei dem Ungefähr. Mal, ja, weiß ich nicht, lass es 50, 60 gewesen sein. Also hat sich total verteilt, war nicht wirklich Ja, viel. wollte ich gerade sagen, Ja. das verläuft sich, ja. Ich meine, das war, wann waren wir da? Letzte Woche Dienstag, glaube ich. Da war es halt auch noch relativ kalt, ne? Beziehungsweise, als wir da waren, war dann schon noch, kam die Sonne raus und so, aber das war halt nicht absehbar. Das war, ne, eigentlich eher schlechtes Wetter vorhergesagt. Vielleicht auch deswegen so ein bisschen weniger los, aber ist halt auch riesig. Ich glaube, die Nordschleife selber sind ja irgendwie um die 23, 25 Kilometer oder so, dann plus Grand Prix-Strecke, das sind halt also auch ein paar Kilometer, wo sich das verteilt. Und die Strecke ist halt auch super breit. Ne? Also selbst wenn da ein paar Leute im Pulk fahren, stört das nicht weiter. Was auch ganz cool ist, du hast halt, ne, klar, die Steigung 17%, aber dementsprechend hast du natürlich auch Abfahrten da. Und also ich war jetzt mit dem Crosser da, aber ich sag mal, selbst mit dem Crosser habe ich deutlich über 80 in den Abfahrten drauf gehabt. Aber das ist dann anders, als wenn du irgendwo auf einer Alpenstraße unterwegs bist. Da ist halt eine Rennstrecke, die dafür gemacht ist, dass die Autos die Kurven auch schnell nehmen können. Und mit dem Fahrrad ist dann so eine Kurve, die ein Auto schnell nehmen kann, ja, ist im Grunde gar keine Kurve. Ne? Das heißt also, du kannst auch wirklich mit den 80 Sachen dann da in die Kurve reinfahren, ohne Angst haben zu müssen, dass du das nicht schaffst oder so. Also das ist hat richtig, richtig Laune gemacht. Kann man wirklich empfehlen. Ja, die Begeisterung hört man bei dir raus. Ja. So, jetzt habe ich aber, jetzt habe ich hier einige Fragen oder einige Sachen, die ich nochmal einwerfen muss, weil, wie ihr wisst, ich bin ja vor, Gott, wann war das? Im früheren Leben bin ich da mal jetzt irgendwann gestartet beim Radrennen und habe da damals in irgendeiner Episode nicht allzu viel Gutes an dem Rennen Genau. da übrig gelassen. Wir haben da im Nachhinein auch so eine Mail bekommen von einem Hörer, der jetzt meinte, jetzt das wäre jetzt viel besser und so. Dann ist das okay, weil zu dem Zeitpunkt, als ich da gestartet bin, irgendwie Anfang 2000, irgendwann, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, war ich mal da und das war eine bessere RTF-Fahrt, sonst nichts. Zu den Abfahrten gebe ich dir vollkommen recht. Im Wettkampfmodus ist das Adrenalin pur, weil wenn du 40, 50 Leute um dir hast, wo du nicht weißt, wie gut sie das Fahrrad beherrschen, ist das natürlich ziemlich heavy. Das war wirklich sehr, sehr aufregend. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich da die Abfahrt, das war so die schnellste, die ich jemals mit meinem Fahrrad runtergefahren bin. Das waren auch so knapp 90 km/h. Das war das und das war auch das Rennen, wo ich jemanden stürzen sah, der über die halbe Fahrbahn und in die Seitenabgrenzung geschlittert ist. Und du fährst einfach weiter, weil du weißt, du kannst nicht stehen bleiben, sonst nimmst du nochmal 10 weitere mit, die hinter dir fahren. Also das war wirklich ein Rennen, das bleibt mir für immer in meinem Gedächtnis, vor allem weil ich danach fast vom Fahrrad gefahren bin, weil ich so Krämpfe hatte. Ja, ich glaube, bei so einem Trefflauf, beziehungsweise so ein Radtreff, ist das bestimmt ganz cool, weil so 60 Leute, das verläuft sich da total. Da hast du ja quasi die Strecke für sich. Dafür würde ich 17 Euro zahlen, auf jeden Fall. Weil das stelle ich mir schon sehr, sehr cool vor. Jetzt zum Rennen, weil du gesagt hast, du kannst dir vorstellen, dann Rennen zu machen. Denkst du eher da an so ein 24-Stunden-Rennen oder so ein normales Tagesradrennen? Nee, also schon das, was ich halt sehr geil fände, wäre so ein 24-Stunden-Rennen, aber dann auch im Team, entweder mit einem Vierer- oder einem Achter-Team, wo man sich dann auch wirklich abwechseln muss und, keine Ahnung, die Nacht durchfahren muss. Dann kann man ja da irgendwie Ja. so eine Box noch mieten, wo dann auch so ein bisschen so Team-Feeling nochmal aufkommt. Also das Ja. stelle ich mir schon sehr cool vor. Vor allen Dingen, da hast du das ja auch nicht, dass du dann in diesen riesen Pulks fährst. Ja, das ist anders. Ja, deshalb habe ich ja jetzt nachgefragt, ne? Weil das ist dann natürlich auch was anderes. Genau. Irgendwann, wie du sagst, ne, du fährst da in den Abend, in die Nacht hinein und das sind ja die ganzen Rennen schon fertig und da das ist ja dann alles schon überschaubar. Genau. Ja, Lukas, das wäre doch mal so eine Motivation, jetzt irgendwie so ein Schub fürs nächste Rennen. Wobei ich glaube, für dieses Jahr ist es schon zu spät, oder? Ich meine, ich weiß nicht genau, wann es ist. Wir hatten Oder das war das schon gerade. nicht? Das war doch schon, meine ich Nee, ich jetzt. glaube, das ist irgendwie im Juni, August Nee? irgendwie rum. Wir Ende hatten das Juli, nämlich. da bin ich in Urlaub, ja. Genau, wir hatten das Thema nämlich schon mal und da haben wir ja auch gesagt, dass es einfach dieses Jahr auch gar nicht geht, weil der Thomas wäre ja dann, glaube ich, auch kurz nach der Challenge Rot. Und da hatten wir das Problem ja schon gehabt. Aber ja, klar, also ich wäre dafür zu haben, sagen wir es mal so. Thomas, kannst du mit mir planen? Aber Adrian, wäre das nicht was für dich? Ja, ich bin nicht abgeneigt, wenn ihr dabei seid. Also klar, so ein Wechsel zu einem Team, da sage ich doch jetzt nicht nein. Also wie gesagt, ich bin jetzt für so wilde Sachen offen. Klar, So also, wilde why Sachen. not? Ja, also so ein 24-Stunden-Rennen ist schon nicht alltäglich, ne? Das ist ja, ich meine, das ist ja auch eine der Sachen, die ich jetzt so in meiner Sportkarriere nicht gemacht habe, ne? Ich habe ja schon einiges gemacht, aber 24-Stunden-Rennen habe ich noch nie gemacht. Von daher wäre ich nicht abgeneigt, auf keinen Fall. Nochmal eine Frage zu dem Trainingstag von dir, Thomas. Waren da nur Radrennfahrer oder waren da auch Mountainbiker? Da sind auch Leute mit dem Mountainbike gefahren. Ich weiß aber nicht, ob die komplette Grand Prix-Strecke abgefahren sind, weil da ist ja auch eine Mountainbike-Strecke, die Ja, quasi genau, die aber, ist ja nebendran. genau, die ist aber permanent offen, Ja. glaube ich, und die kostet Ah normalerweise auch ja. nichts, wenn ich das richtig verstanden habe. Ach, Ja. okay. Aber ich weiß, dass wir auf der Strecke selber auch noch hin und wieder mal einen Mountainbiker gesehen haben. Ja. Ja, die Strecke, also beim Rennen, das habe ich da auch damals gesehen, das überschneidet sich, ne? Du siehst die Mountainbiker da irgendwie fahren, dann fahren sie wieder raus, dann siehst du die irgendwie hinter der Abgrenzung da irgendwo im Wald fahren. Da habe ich gesehen, dass da jetzt irgendwie so Mountainbike-Trails sind. Also das, ja, das ist bestimmt auch mal Also interessant. da dürfen sogar, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen gesehen habe, müsste ich nochmal gucken, aber auf der Seite davon steht auch, dass auch E-Biker herzlich willkommen sind. Ich wusste, dass du das sagst. Was da, ne? Ich schmeiß dich gleich hier raus. Jetzt macht der Thomas, jetzt macht der Lukas nicht mehr mit. Ist alles kaputt jetzt, gemacht. Jetzt ist er raus. Also nicht bei dem Rennen, sondern ne, bei dem Rad- und Lauftreff. Aber das ist ja dann eher eine Herausforderung, ne? Den E-Biker da stehen zu lassen. Achso, du meinst nicht umtreten. Genau. Ja, aber wir können ja, vielleicht ergibt sich ja mal sowas, wie gesagt, die haben mehrere Termine. Für mich wird zum Beispiel, die haben am 10. Juli nochmal so einen Termin, wird sich bei mir anbieten. Vielleicht kann man da auch mal irgendwie so eine Art kleines Hörertreffen machen, ne? Wenn irgendwie ein paar Leute Lust haben, dass man sich einfach mal da trifft an der Strecke und ein paar Runden dreht. Klar, wieso nicht? Lukas, du hast ja nicht weit bis dahin, also von dir ist es ja. Ja, ich hab's echt nicht weit. Katzensprung quasi. Ja. Ich wäre auch nicht abgeneigt, wobei 10. Juli, da bin ich wahrscheinlich im Urlaub, bin ich gar nicht da. Ja, okay. Aber schauen wir mal. Ja, müssen wir mal ein bisschen nochmal recherchieren, wie so die Termine sind und mal gucken, vielleicht finden wir einen Termin, wo wir alle können und dann wirklich mal vielleicht mal einen Aufruf machen und ein paar begeisterte Radfahrer mit an den Start bekommen. So. Ja. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, insgesamt halt sehr, sehr empfehlenswert. Wer einfach mal Gas geben will, sich keine Gedanken um irgendwelche Autofahrer machen will, der ist da mit Sicherheit an so einem Abend mal ganz gut bedient. Ja, ich war ja da auch einmal beim Wettkampf. Das war der Strongman Run. Ein Kapitel, das ich sehr gerne vergesse heutzutage. Ich weiß nicht mehr, aber das Kapitel ist ja sowas von zu. Also ich habe dieses Buch, habe ich glaube ich geschlossen und weggeworfen. Habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Das ist irgendwie so jetzt an mir vorbei. Das ist schon krass. Ja, aber was mich eigentlich brennend interessiert, wie ist es, die Apple Watch als Sportuhr zu nutzen? Erstaunlich gut, muss ich sagen. Also ich bin da drauf gekommen, wir haben ja letzte Woche auch mit der Lisa so ein bisschen über die neue Garmin-Uhr gesprochen und was die für neue Funktionen hat hier, dass man dieses Garmin Pay und so weiter nutzen kann. Da hatten wir irgendwie so 2-3 Sätze drüber gesprochen. Und ich hatte mir ja, ich weiß gar nicht, Ende Dezember hatte ich mir die neue Apple Watch, also die Series 4 ist das ja jetzt geholt. Und habe jetzt, ja, das haben wir jetzt so ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr mal so nebenbei als Sportuhr auch ein bisschen benutzt, weil da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister dran, ob man die Uhr als Sportuhr nutzen kann oder ob es einfach nur ein dämliches Gadget ist oder sonst irgendwas. Also ich muss dazu sagen, ich bin so ein bisschen Apple-Fanboy, ne, auch wenn ich mir wahrscheinlich jetzt den einen oder anderen Unmut dazu ziehe. Aber von daher hat sich die Uhr für mich auch einfach angeboten. Also weil die ist halt schön integriert in diesen ganzen Apple-Kosmos. Also ne, sprich, wenn man irgendwie das Apple Music-Abo hat etc., das kann man dann darauf nutzen. Aber prinzipiell hat die halt schon viele Sachen, die jetzt zum Beispiel, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, die dann halt mit der Garmin-Uhr auch möglich sind. Zum Beispiel dieses Bezahlen mit der Uhr über Apple Pay, wo ich sagen muss, das ist also wirklich eine ganz tolle Sache. Ne? Also das, weil, ich meine, Adrian sagt, ne, ist kein Problem, sich da irgendwie mal ein paar Euro an Geld mitzunehmen, aber ich finde halt, Bargeld ist die Pest, ne? Also alles, was man extra mitschleppen muss, regt mich immer total auf und mit der Uhr ist es so schön einfach. Also sei es, ne, wenn du beim Radfahren irgendwie mal an der Tanke anhältst und dir noch was zu trinken holen musst oder wenn du mit dem Auto unterwegs bist und dann bei so einem an der Raststätte bei so einem blöden Klo anhalten musst, wo du dann sonst da irgendwie die 50-Cent-Stücke reinschmeißen muss, da kannst du jetzt einfach elegant mit der Uhr vorbeigehen und dann öffnen sich die Schranken. Ja, aber das hat ja alles noch nichts mit der Sportuhr zu tun als solches. ja, als Sportuhr muss ich sagen, also prinzipiell so rein von der Hardware, Verarbeitungsqualität und so weiter, dann ist das Ding echt über jeden Zweifel erhaben. Das hat ja auch so einen integrierten Herzfrequenzsensor. Da muss ich echt sagen, dass der bis jetzt am besten funktioniert hat von den Sensoren, die ich so habe. Ist auch, glaube ich, der einzige, der tatsächlich die Herzfrequenz beim Schwimmen noch messen kann, was ich mal ganz interessant fand. Also ist jetzt, ich steuere jetzt nicht mein Schwimmtraining über die Herzfrequenz, aber ich bin ja Fan von diversen Daten, die man erheben kann. Und da war es einfach mal ganz interessant zu sehen, wie die Herzfrequenzverteilung so beim Schwimmen ist. Und das macht auch alles einen recht plausiblen Eindruck, was das Ding so anzeigt. Als Schwimmherzfrequenz, von daher würde ich sagen, das funktioniert schon ganz gut. Ja, ansonsten, das was es, wo es halt nicht gut drin ist, ist bei allem, wo man irgendwie jetzt Intervalltrainings macht oder ne, irgendwelche Zeiten abdrücken muss, dafür ist halt die Bedienung über den Touchscreen ist halt Schrott. Ne? Da brauchst du im Endeffekt wirklich irgendwie Knöpfe, die du drücken kannst, weil im Eifer des Gefechts, wenn du da mit Puls 180 oder 170 unterwegs bist, da kannst du nicht auf einem Touchscreen rumsemmeln. Aber ich muss für mich sagen, dass ich jetzt bei diesen ganzen normalen Läufen, die ich so mache, wo es mir also nicht darum geht, irgendwelche Intervalle zu machen, nehme ich wirklich die Uhr mit. Zum einen, ne, weil sie sich viel einfacher irgendwie hier mit Musik oder Podcast kombinieren lässt. Das klappt echt super. Dann habe ich die Variante, die auch mit der du telefonieren kannst. Das heißt, ich brauche auch kein Handy, um irgendwie im Notfall erreichbar zu sein oder mich im Notfall irgendwo melden zu können, was einfach ja auch irgendwo ein Sicherheitsfeature ist. Und im Gegensatz zu Lukas geht es mir auch total auf den Sack, wenn ich irgendwie was rumschleppen muss, was ich irgendwo an den Körper stecken muss, wie so ein Handy oder so, was dann so ein bisschen schlabbert, das nervt mich immer ohne Ende. Und deswegen ist das eine ganz schöne Lösung für mich, muss ich sagen. Und so als Alltagsuhr macht es auch Spaß, hat dann da auch noch so die ein oder andere Sportfunktion oder in Anführungsstrichen Sportgesundheitsfunktion, die man sonst vielleicht auch von anderen Uhren kennt. Und kann zum Beispiel ein HRV, also eine Herzfrequenz Variabilität messen und dadurch, dass du die permanent trägst, also auch nachts, macht dir das quasi immer nachts zur gleichen Zeit und ja, dann hast du halt auch relativ ja, vergleichbare Daten, sag ich mal. Na, wie genau die dann sind, ist immer noch was anderes, aber ich sag mal, dadurch, dass man es über einen langen Zeitraum macht und immer zum gleichen Zeitpunkt, kann man da schon, glaube ich, ganz gut mitarbeiten, wenn man denn damit arbeiten möchte. Ja, also von mir aus, also von meiner Seite aus muss ich sagen, kann man ganz gut benutzen. Wenn man jetzt aber nur eine Uhr hat, dann müsste man oder sollte man doch eher bei einer richtigen Sportuhr bleiben. Läufst du dann mit zwei Uhren oder hast du dann wechselst du dann immer? Nee, also nicht mit zwei Uhren gleichzeitig. Na, weiß ich nicht. Also so bekloppt dann doch nicht. Nee, aber also tatsächlich, ich habe die Apple Watch so als Alltagsuhr immer dabei und wie gesagt, bei den lockeren Läufen ziehe ich sie halt auch an oder beim Radfahren und wenn dann mal ein Intervalltraining ansteht, dann wechsle ich halt die Uhr vorher. Ja. Aber ich habe auch zwei Uhren, also aber deshalb, und das ist jetzt Frage an dich, Thomas, hat die Apple Watch auch Höhenmeter, also misst sie Höhenmeter? Ja. Ja? Okay, dann ist das ja richtig cool, weil das war nämlich jetzt mit meiner Garmin das Problem. Ne? Ich habe ja die 735 XT und sie misst ja keine Höhenmeter. Ne? Und das geht für mich irgendwie gar nicht. Deshalb habe ich ja auch noch die Suunto Peak. Und das ist dann natürlich, das spricht dann für ja. Apple. Was ist der Kostenpunkt bei der Uhr? Ich glaube 400 Euro um den Dreh. Also ist jetzt nicht mal teurer als eine Garmin. Ne? Also wenn du das mit einer Phoenix vergleichst, ist die Phoenix definitiv teurer. Und selbst die 735. Also mittlerweile ist ja ein bisschen gesenkt im Preis, kostet glaube ich jetzt auch nur noch so um die 400 Euro. Also nur noch in Anführungsstrichen, weil jetzt der Nachfolger da ist. Aber ne, für eine Garmin Multisportuhr zahlst du halt auch deine 400, 500, 600 Euro, je nachdem welches Modell du kaufst. Ja. Ne? Ja. Jo, aber ich wollte nur mal so ein bisschen so eine Lanze brechen für die Apple Watch, weil ich habe, muss ich ehrlicherweise sagen, auch immer die Leute, die gesagt haben, sie trainieren mit Apple Watch, so ein bisschen belächelt. Deswegen war das auch so ein bisschen Selbstversuch, das mal auszuprobieren. Aber ich muss sagen, also es hat durchaus seine Vorteile und man gewöhnt sich so schnell an diese vielen Kleinigkeiten. Ne? Also ist schon lustig. Meine Frage noch, du kannst ja Apps drauf machen, oder? Yep. Könntest du doch theoretisch das Race Day Me drauf machen und das beim 70.3 mitnehmen, oder? Nee, das hat leider keine Watch-App. Das wäre auch noch so ein Verbesserungsvorschlag, weil dann hätte man wirklich was man mitnehmen kann, ohne dass man das Handy mitschleppen muss. Mhm. Weil das war ja auch dein Kritikpunkt damals, genau. Deswegen machst du das nicht. Aber ja, wäre sonst sehr interessant geworden für Angehörige, sag ich jetzt mal. Aber ja, schade. Aber gut, vielleicht kommt er noch. Judy, das war dann der kleine Ausflug in die elektronische Welt. Was wir sonst eigentlich gar nicht so machen, ne? So Produktbewertung oder Produkt. Eigentlich nicht. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant, weil es auch eine Uhr, ja, die man auch, sag ich mal, zum Alltag anzieht, das ist schon recht interessant. Vor allem, wenn man Apple-User ist, dann ist das natürlich mit Handy und so, ist das natürlich sehr, sehr praktisch, dann auch so eine Uhr dann so weit zu haben. Ja, es ist halt auch ein sehr kontroverses Produkt, sage ich mal. Ne? Ja, was ist heutzutage nicht kontrovers? Ja, das stimmt. Nicht kontrovers ist Reisen. Und zwar der Ironman 70.3 in Vietnam. Da hat der Patrick Lange seinen Saison-Einstieg gegeben. Hat es auch gewonnen, sagen wir es mal so, wie es war. In 3 Stunden 49, ganz knapp vor Tim van Berkel, der 3 Stunden 50. Und Tim Reed in 3 Stunden 52 ins Ziel gekommen ist. Genau. Ja, was haltet ihr denn von seiner Leistung in Vietnam? Konkurrenz war eigentlich so, sag mal, ein bisschen schon da. Also war jetzt auch nicht sehr souverän, sag ich jetzt mal, aber gewonnen ist gewonnen. Ja, kann man so sagen. Also war schon durchaus starke Konkurrenz und er ist ja auch nicht als Führender auf die Laufstrecke gegangen, sondern musste sich das schon erarbeiten, die Lauf, den Sieg. Ja, die Frauen wollen wir natürlich nicht verschweigen. Holly Lawrence hat da gewonnen in 4 Stunden und 4. Sarah Crawley in 4 Stunden 8. Und schon öfters hier erwähnt, diese Saison Radka Kahlefeld ist Dritte geworden mit 4 Stunden 11. Da ist das Feld schon sehr, sehr krass gewesen, fand ich, für ein 70.3 in Vietnam. Also es ist jetzt auch nicht so das Rennen, wo jeder unbedingt immer hin will. Ja, vor allen Dingen für die Frauen. Und meistens ist es ja wirklich so bei den Frauenrennen, also wenn es jetzt nicht die absoluten Top-Rennen sind, dass du da irgendwie so das eine, ja, wie sagt man, das One-Trick-Pony oder was hast, ne? Das ist falsche Bezeichnung, aber dass du halt die eine Frau hast, die das Ganze doch relativ dominiert und dass dann erstmal lange, lange nichts kommt. Und das war jetzt eigentlich wirklich schon so, ja. Was ich sagen muss, mit dem Blick auf die Ergebnisliste, was mir aufgefallen ist, beziehungsweise wo ich nochmal nachgucken musste, weil man Holly Lawrence sehr oft sehr weit vorne sieht. Ich finde, sie ist so ziemlich die Athletin des ersten Halbjahres bis jetzt. Also sie hat eigentlich bis jetzt jedes Rennen, wo sie seit letztes Jahr Dezember auf der 70.3 Strecke angetreten ist, auch gewonnen. Bis auf ein einziges, und zwar in Oceanside, da ist sie Zweiter geworden. Aber sonst glaube ich, das waren noch 4 andere Rennen. Ich habe es jetzt leider nicht offen, aber sie rockt ziemlich. Und wie gesagt, sie gewinnt ja auch, ne, auch so Rennen wie jetzt in Vietnam, ne, gegen starke Konkurrenz. Ich meine, Sarah Crowley oder Radka Kahlefeld ist jetzt kein Pappenstiel. Aber ja, Holly Lawrence, die gibt ziemlich Gas. Also ich hab's gerade aufgemacht. Also sie hat 70.3 Bahrain gewonnen im Dezember. Im Februar 70.3 in Dubai hat sie gewonnen. Dann ist sie Zweiter im April in Kalifornien geworden. Dann hat sie das 70.3 in St. George in Utah gewonnen und jetzt das in Vietnam. Und das jetzt, ne, das sind jetzt gerade so von Dezember, jetzt haben wir Mai, 6 Monate, also die gibt richtig Gas auf der 70.3 Strecke. In 2 Rennen, nämlich das in Dubai und Bahrain, also das eine hat sie einen neuen Streckenrekord aufgestellt, das in Dubai und in Bahrain davor eine persönliche Bestzeit gelaufen. Ja, ich meine, sie war ja auch schon 70.3 Weltmeisterin, ne? Also. Ja. Ja, kommt auch nicht, also schon, genau, also schon, ja, sehr, sehr, sehr starke Athletin. Schauen wir mal. Bis jetzt bewegt sie sich so auf 70.3, ne? Sie kommt ja von der Kurzstrecke. So Ironman-technisch ist da, glaube ich, noch nichts geplant. Zumindest habe ich da jetzt nichts gehört. Aber man darf gespannt sein. Ja, aber es ist ja auch schön, dass die Konkurrenz bei den Frauen so ein bisschen enger wird. Das Ist ja, ne, das, was wir auch gerade gesagt haben, was immer so ein bisschen oder oft die Rennen langweilig macht, dass bei den Frauen halt einfach noch nicht diese Leistungsdichte da ist wie bei den Männern, ne? Dass da wirklich teilweise riesengroße Abstände zwischen ersten und zweiten sind, was ja dann auch für den Zuschauer langweilig ist auf Dauer. Und ja, da sind wir, denke ich, auf einem guten Weg. Da tut sich einiges. Ja, definitiv, ja. Ja, gut. Für das nächste Rennen, da wird euch der Adrian mal Auskunft geben, weil ich möchte das nicht aussprechen. Da weiß ich auch nicht, wie man das ausspricht, sorry. so der Franzose. Thomas? Jetzt auch nicht, ne? Der 73 in Frankreich letztes Wochenende. Ich gehe genau Paidi. Wir wissen es nicht. Wir glänzen wieder mit herrlicher Unwissenheit. Aber es ist ja eigentlich fast ein deutsches Rennen gewesen, weil 6 Deutsche in den Top 10 gewesen sind. Also sehr, sehr erfolgreich aus deutscher Sicht, das Ganze. Gewonnen hat es Andy Böcherer vor Adam Bowden und vor Andy Dreiz. Und Andy Dreiz, muss man ja sagen, macht ja momentan auch, also reißt ja ein Rennen nach dem anderen ab. Ne? Ist auch gut drauf. Ja. Ja, muss sich ja fit halten, damit er wieder lange ziehen kann. Gut, machen wir weiter mit den Frauen. Kann mich gut an. Machen wir weiter mit den Frauen. Ja, bei den Frauen hat Emma Pallant gewonnen, da auch relativ deutlich vor Nikki Ballett und India Lee, wo ich gestehen muss, dass ich die beiden, also kann ich bis jetzt auch noch nicht. Kenne ich auch nicht, ne. Ja. Ja gut, die hat sie aber dann deutlich gewonnen. 6 Minuten Vorsprung bei 4:19 auf 4:25. Ja. Obwohl die Zweite und Dritte sich ja wohl ein Battle Kopf an Kopf am Ende geliefert haben. Mhm. Ja, aber da auch beim Laufen halt die deutlich schnellere Zeiten. Also es sind 1:16 gelaufen, die anderen 1:21, 1:22. Das ist schon deutlich dann, ja. Mhm. Ja. Gut, dann so viel zu den Rennen der Profis. Ich habe mich mal wieder eingesetzt für einen Strava-Athleten, der wieder krasse Sachen abgezogen hat. Und zwar, ich meine, es war auch unser erster Strava-Athlet. Der Adrian weiß da, glaube ich, mehr. Der Florian Mehre. Nee, bitte? Nee? Kann sein. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich meine, er wäre schon mal dabei gewesen, als allererster gewesen. Aber gut, das können wir nochmal recherchieren später. Florian Mehre war bei einem Transvulkanier Ultramarathon. Wo genau? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann das jemand schnell recherchieren? Auf jeden Fall waren das 75 Kilometer. Ja, ich sag mal so, der Ludwig wird da jetzt gerade anfangen, warm zu werden. Aber das Krasse daran ist, was ich so richtig krass fand, ne? Es waren über 4000 Höhenmeter, also 4200 und noch ein bisschen was. Und das ganze Ding hat er in 13 Stunden, 18 Minuten runtergerockt und dafür einen fetten Respekt, denn also so nah an die 5000 Höhenmeter zu kommen, das ist ja schon übelst. Also das nötigt mir jeden Respekt ab. Und ja, wir haben jede Menge so krasse Athleten die letzte Woche gehabt. Das ist schon sehr interessant, was die Leute so treiben. Also ich sag mal, also Transvulkania ist auch so ein Rennen, ne? Das steht da wirklich bei vielen so auf dem Bucketlist, ne? Also das ist was, wo man sagt, wow, also das sowas zu machen wäre schon richtig, richtig geil. Ne? Also das, also zumindest mir geht's so. Also wenn ich sowas sehe und eben, man muss sich wirklich mal dieses Streckenprofil angucken. Also es geht ja von Kilometer 0 bis Kilometer 20 nur berghoch. 20 Kilometer nur berghoch, dann geht's ja mal kurz runter und dann geht's wieder berghoch. Und das geht ja die ganze Zeit so. Also wirklich Hut ab. Vor allen Dingen, das sind ja keine laufbaren Strecken in dem Sinne, ne? Also da hat er auch so ein, zwei Fotos. Ist ja keine Straße, ja. Genau, hat dann auch ein paar Fotos, wo man dann wirklich, ne, die den Felsschotter hochklettern muss, also wirklich klettern. Das ist schon ein richtiger Traillauf. Ja, er hat schon seinen Namen verdient, ja. Ja, richtig krasse Leistung, das kann man sagen. Auch hier ein kleiner Aufruf an Florian, wenn du Lust hast, kannst du uns ja eine kleine Sprachnachricht schicken, wie es für dich war. Würde uns, glaube ich, alle sehr interessieren. Auf jeden Fall. Ja, wenn sonst keiner... Was mich wirklich... Ne, ich habe jetzt noch was, und zwar, wo ich das wirklich... Hä? Ne, schon gut. Sagst du? Nee, ich habe noch mal das bei dir. Wo ich das gesehen habe, da habe ich wirklich tatsächlich auch gedacht, So von wegen, ja, ob der Florian sich damit irgendwie so ein, ja, sowas so von der Bucketlist streicht, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Weil das wirklich jetzt so kein alltägliche Dingen ist, ne? Also die Strecke nicht, die Höhenmeter nicht, der Ort nicht. Das finde ich schon mega, mal sowas gemacht zu haben. Jetzt mal so Frage an euch beide. Habt ihr eigentlich auch so ein Rennen, wo ihr sagt, also das muss ich mal gemacht haben? Tja, wenn ich so grob drüber nachdenke, fällt mir keins ein, dass ich sage, das muss ich unbedingt machen, bevor ich sterbe, sag ich mir so. Also es gibt natürlich zwar ein paar, die ich gerne machen würde. Ja, also ich würde zum Beispiel gerne mal in der Stadt laufen, wo ich mal geboren bin. Ich würde auch gerne mal den Boston-Marathon laufen, zum Beispiel. So, aber jetzt, aber mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, das muss ich unbedingt mal gemacht haben. Also kein spezielles Rennen. Okay. Ne, du hast ja deine Sub 3 schon erreicht, jetzt bist du Sport. Ja, aber das ist ja, also ich könnte auch sagen, ich will auf jeden Fall einmal einen Ironman finishen. Das wäre zum Beispiel so ein Ziel, wo ich sage, das will ich sehr gerne und unbedingt mal machen, aber das ist ja jetzt kein Rennen, also wie jetzt ein Transvulkanier, das ist ja das Rennen, was ich meine. Naja. Ich könnte auch seinen Zugspitz, ich meine, 100. Ja, also die Ziele können ja verschieden sein, ne? Es muss ja jetzt nicht unbedingt auch ein spezielles Rennen sein, ne? Es kann ja auch ein spezielles Ziel sein, wie du sagst, ne? Mal ein Ironman finishen, ne, zum Beispiel. Sowas halt. Ja. Thomas, wie geht's dir damit? So, hast du sowas? Ja, also ich meine, klar, ne? Also als Triathlet ist Hawaii natürlich omnipräsent, wo jeder so insgeheim von träumt. Aber gibt es zumindest, ich sehe es halt nicht bei mir im Moment, ne? Aber das wäre zumindest so ein Rennen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hätte, da mal zu starten, ja, denke ich, sollte man das als Triathlet einmal gemacht haben. Ja, wobei das, bei mir war das nie ein Thema, ne? Also schon auch einmal deshalb, weil ich wusste, okay, also da mich zu qualifizieren, also das, da fehlt einiges. Aber auch, ich weiß es nicht, aber zum Beispiel für mich war das jahrelang Challenge Rot. Das war und da wurde ich auch nicht enttäuscht, also was heißt enttäuscht, aber da ne, man kriegt ja so Bilder und so und stellt sich da irgendwie ein Rennen vor und genau so war es, ne? Das war wirklich dieses Rennen, also das war wirklich Gänsehaut pur von vorne bis hinten, aber und das stand für mich ganz klar über Hawaii, definitiv, also Hawaii war für mich nie irgendwie ein Thema. Eigentlich nicht. Ja. Ja gut, dann, ich habe es gerade gefunden. Der Florian war wirklich mal beim Vital Ultra Trail war das. Da hat er auch so ein krasses Ding abgezogen, vielleicht so als Vorbereitung dafür. Das ist doch bei mir in der Nähe gewesen. Ja. Da ist er auch fast 34 Kilometer und 2200 Höhenmeter, sein fast 10 Stunden, bisschen weniger als 10 Stunden gelaufen. Ja. Ich meine, das Coole bei solchen Trail-Geschichten ist ja oft, dass die wirklich an coolen Orten auch stattfinden, ne? So wie jetzt da der Transvulkanier auf La Palma. Das ist halt einfach ja auch wie so ein kleiner Urlaub. Oder nicht ein kleiner Urlaub, ist halt wie ein Urlaub, den man da auch macht, ne? Weil du kriegst richtig was zu sehen auch. Ne? Was mich interessieren würde, ob er am nächsten Tag auch aufstehen konnte. Ja, gut. Dann würde ich jetzt mal, wenn ihr jetzt nichts mehr weiter habt, die Folge abschließen. Ich habe nichts mehr. Widerrede. Gut. Thomas? Ja, dann dreh den Schlüssel um. Okay, dann verabschiede ich mich von euch und macht nicht so wie ich, sondern lauft einfach schön weiter. Viel Spaß noch. Jo, ciao. Ciao.